sechs Tage haben wir geredet über das, wohin wir fahren. Sechs Tage. Und dann sind wir runtergefahren, so wie wir waren. Sechs Tage waren wir weg, wir kommen vor, das war länger. Sechs Tage. Und keine Zeit kommt zu umeinander hängen. Sechs Tage. Autobahn, weißer Streifen, kleiner Raum. Sechs Tage. Und du weißt nicht, was ist mit deinem Verstand. Sechs Tage. Und du weißt nicht, wie weit sind wir daneben. Sechs Tage. Und du fragst dich, von was dich da alles leben. Sechs Tage. Autos, Leute, Essen, Geld, heißer Baum. Sechs Tage. Und du denkst oft, das glaube ich schon im Traum. Sechs Tage. Mir dieselbe und überall was like. Sechs Tage. Und du weißt, dass du da nirgends bleibst. Sechs Tage. Sachen sehen, Sachen sagen, Sachen machen. Sechs Tage. Immer vor, komm, wir sind es wie drei Wochen. Sechs Tage. Und die Sachen, die du siehst, sind verschieden. Sechs Tage. Ein paar Sachen, die kommen immer wieder. Sechs Tage. Und wir kommen vor, die sind im Überschall vergangen. Und du kannst gar nicht mehr sagen, da wie ist das jetzt gegangen. Warum ist nicht wieder worden? Ich weiß nicht, sind wir da schon gewesen? Oder war das ganz woanders und wir haben das nur vergessen? Oder bist du sicher, dass wir da schon früher einmal waren? Und kannst du dir vorstellen, wie die Leute sagen, nicht schon wieder die zwei Nahen. Und der eine spielt das Zeigel und der andere die Zier. Und noch einer fährt mit, aber der redet aber so schier. Sechs Tage. Tausend Leute, jeden Tag ein neuer Start. Sechs Tage. Jeder schaut, was er selber davon hat. Sechs Tage. Jeden Tag auf der Bühne, jede Nacht. Sechs Tage. Jede Nacht haben wir nicht dasselbe gemacht. Sechs Tage. Haben wir unsere Musik alle anders gespielt. Sechs Tage. Und die Leute sind einmal rück und einmal mit. Sechs Tage. Jede Nacht haben wir gespielt, haben wir gesungen. Sechs Tage. Haben wir tratscht, haben wir chickt, haben wir drungen. Sechs Tage. Irgendwann in der Nacht in ein Hotel. Sechs Tage. So viel Sachen und die Zeit vergeht so schnell. Sechs Tage. Haben wir gespielt, haben wir geschlafen, sind wir gefahren. Sechs Tage. Haben wir brauchen, dass wir gucken, wo wir waren. Sechs Tage. Unterwegs, irgendwo sind keine Zeit. Sechs Tage. Wenn's vorbei sind, dann sind's wieder vorbei. Sechs Tage. Hat es dauert und dann waren wir wieder da. Sechs Tage. Wird zum Dauern und dann hauen wir wieder hoch. Du bist da oben und schießt da Haufen Leute, die schauen dazu. Und es geht nicht um dich selber oder um die Musik nur. Es geht vielmehr um das, was da, da rundherum passiert. Und was ist denn, was da passiert, nachher wirklich noch es wird.